Unternehmertum. Von der Theorie zur Umsetzung. Es ist egal, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Als Unternehmer überlegst du dir, wie du das Glas verkaufen kannst. Julian Hosp. In diesem Kapitel geht es, wie es das Zitat beschreibt, genau darum, dein Unternehmen für die Zeit der Dezentralisierung zu wappnen, indem man lukrative Probleme erkennt, profitable Lösungen kreiert und diese dann auch umsetzt. Mach ja nicht den Fehler, den viele Unternehmensgründer machen, die glauben, dass eine Idee allein schon sehr viel wert ist. So ziemlich jede Idee wurde bereits einmal hervorgebracht. Lediglich deren Umsetzung ist das, was Geld bringt. Doch bevor wir mit der richtigen Idee zur Lösung starten, lass uns noch einmal zum Anfang zurückkehren und mit dem Problem beginnen.